WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Alina. Und Alina ist 18 Jahre. Morgen, Alina. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an, Alina? Ja, ich habe folgendes Problem, und zwar, also ich habe seit einem halben Jahr einen Freund. Ja. Und das Problem ist, also was heißt Problem? Er hat mir halt vor 3 Tagen hat er mir einen Antrag gemacht. Einen Antrag zum? Ja, einen Heiratsantrag. Nach so kurzer Zeit schon? Ja, weil also es läuft halt wirklich alles super. Also ich könnte mir besser wirklich nicht vorstellen. Trotzdem. Das Problem ist. Wie bitte? Ich sag trotzdem langsam, auch wenn es ein halbes Jahr schon super läuft. Aber ja, erzähl erstmal weiter. Ja, das Problem ist halt, dass es einer der besten Freunde von meinem Vater ist. Oh. Und der weiß halt nichts davon, dass wir überhaupt halt eine Beziehung führen. Und ich glaube auch nicht, dass er das ahnt. Wie alt ist denn dein Freund? 53. 53? Ja. Hammer! Und ich, ja. ich wiederhole, du bist 18. Mhm. Ist ja ein Tick, ein Unterschied, ne? Ja, das schon. Aber es ist halt wirklich, man merkt es halt auch kaum so, dass, also wir verstehen uns super, es läuft alles super und keine Ahnung. Hattest du schon mal einen Freund? Eine etwas längere Beziehung? Ja, bisher einmal. Mhm. Wie alt war der Mann? Der war auch 20. Na gut, das ist ja nicht so ein großer Unterschied zu dir, aber das ist ja nun ein fulminanter Unterschied. Wie kommst du dir denn dabei vor? Der ist dann wahrscheinlich ungefähr so alt wie dein Vater. Ja. Und das ist dein Lover. Wie ist denn das für dich? Man merkt das halt eigentlich nicht. Also so, der ist halt echt, ich sage jetzt mal, jung geblieben und weiß nicht. Also man merkt halt wirklich kaum. Also er hat dir das jetzt erzählt, dass er der Freund deines Vaters ist. Nee, das wusste ich ja schon vorher. Das wusste ich. Also wir waren vor 2 Jahren, waren wir zusammen im Urlaub alle. Mhm. Und da hatte das halt bei mir halt schon irgendwie, also da habe ich gemerkt, dass ich halt ein bisschen mehr Interesse habe an ihm. Mhm. Und habe ihm das halt auch gesagt. Und er hat halt aber gesagt, dass es halt gar nicht geht, weil er halt der Freund von meinem Vater ist und ich erst 16 war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, und jetzt halt, also ich bin vor einem halben Jahr bin ich 18 geworden und dann... Lebst du noch halt bei deinen Eltern? Ja, und er wohnt halt in der Nachbarschaft. Und wie hat das jetzt vor einem halben Jahr angefangen? Ja, das war halt, weil ich mich ausgesperrt habe zu Hause und meine Eltern halt ganz spät abends irgendwie wiedergekommen sind erst. Mhm. Und ich dann nicht genau wusste, wohin. Und dadurch, dass er ein paar Straßen weiter wohnt, bin ich dann halt dahin. Und dann haben wir halt ein bisschen Fernsehen geguckt und sowas. Und dann haben wir uns halt irgendwann geküsst und ja. Von wem ging denn da der erste Schritt aus? Ja, schon von ihm mehr. Hast du eine Weile gebremst, ob du mitmachst oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Also dadurch, dass es ja seit 2 Jahren so war, dass ich halt Interesse hatte, habe ich da jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht. Wie lebt er denn? Ja, er hat halt ein Haus, einen Job, ist geschieden, hat aber auch keine Kinder. Mhm. Und keine Beziehung zurzeit? Nee, keine Beziehung zurzeit. Ja. Wie lange kennen deine... Die Männer, wie lange kennen die Männer sich schon, dein Vater und er? Boah, ich glaube knapp 20 Jahre. Knapp 20 Jahre, das heißt, die kennen sich wirklich sehr gut. Ja, die kennen sich sehr, sehr gut. Aber dann musst du ja quasi mit diesem Mann aufgewachsen sein. Ja, schon. Also, der war regelmäßig da. Eigentlich musst du doch deine ganze Kindheit Erinnerungen an den haben. Ja. Also, wir waren halt regelmäßig auch mit ihm im Urlaub zusammen. Auch früher. Aber ja, auch früher. Als Kleinkind, ja. Ja. Das heißt, die Familien sind eigentlich verwachsen miteinander. Ja, schon. Und deswegen, ich habe halt einfach Angst, wenn das halt irgendwie rauskommt, obwohl ich das ja eigentlich will, aber ich habe halt einfach Angst, dass das alles, dass mein Papa ausrastet und das alles kaputt geht irgendwie. Was glaubst du denn, was dein Vater oder auch deine Mutter, was die sagen werden? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wenn ich mein Papa das sagen würde mit ihm zusammen, dann würde er, glaube ich, einfach ausrasten. Hast du denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, meine Mama hätte schon irgendwo ein bisschen Verständnis, glaube ich, mehr als er. Weil das ist halt dein Freund, ne? Was glaubt denn dein Freund, der nun deinen Vater auch sehr gut kennt, was glaubt der denn, was dein Vater sagt dazu? Oder deine Mutter? Das Problem ist, dass wir halt gar nicht wirklich bisher darüber reden konnten. Also wir haben das halt immer so ein bisschen verdrängt irgendwie, wenn wir zusammen waren, weil wir halt dann eher die Zeit zusammengenossen haben. Na gut, aber das ist ja was ganz Elementares, darüber muss man ja reden. Ja, schon. Also wir haben halt drüber geredet, aber halt jetzt nicht so... nicht so. Aber Sex hattet ihr schon? Ja. Ja. Und wie trefft ihr euch? Wo trefft ihr euch? Ja, wir treffen uns halt meistens bei ihm. Oder halt irgendwie, wir unternehmen irgendwas, aber halt dann ein paar Städte weiter. Und dann sage ich halt meistens, dass ich bei Freundinnen bin oder auch bei Freundinnen schlafe oder halt irgendwie beim Sport bin oder sowas. Das heißt, du musst deine Eltern belügen, wenn du zu dem gehst. Ja, schon. Mensch, Alina, da bist du aber in was reingeraten. Also jetzt nochmal zu dem Anfang des Gesprächs mit dem Heiraten. Bitte, schmink dir das erstmal ab. Du bist 18 Jahre alt, der Typ ist 53. Ihr seid ein halbes Jahr erst zusammen. Da muss man über alles reden, aber über Heiraten never, überhaupt nicht. Was soll das? Warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es auch einfach dadurch, dass wir uns halt bisher so versteckt haben, ne? Dass man dann halt so den Wunsch hat, das so komplett öffentlich zu machen. Gut, aber das ist natürlich die Brachialmethode. Jetzt ganz, ganz ehrlich, wenn du tief in dich hinein guckst und horchst, was empfindest du für diesen Mann? Ja, ich würde schon sagen, dass ich ihn liebe, auf jeden Fall. Was glaubst du, was er für dich empfindet? Ja, das Gleiche. Hat er das gesagt? Ja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob der nicht vielleicht ein bisschen mit dir spielt. Du bist ein absolut junges Mädel, du bist wahrscheinlich sehr hübsch. Und es ist für den hochverlockend, mit so jemandem zusammen zu sein. Eigentlich müsste er die Verantwortung auch spüren, was er da gerade angeht. Er riskiert die Freundschaft zu seinem langjährigen Freund, die Freundschaft zu eurer Familie. Ich weiß jetzt nicht, wie ernsthaft seine Ambitionen sind. Ob er nun wirklich erfüllt ist von ganz großer Liebe zu dir oder ob es einfach so eine Schwärmerei ist und auch ein Bauchpinselgefühl von so einem jungen Mädel begehrt zu werden. Das ist ja auch nicht üblich und nicht normal. Das schon, aber ich glaube, wenn er mich nicht lieben würde, würde das Risiko doch gar nicht eingehen, dass er seinen langjährigen Freund verliert. Also, weil das ist ja schon ein Risiko, ne? Was sagt er denn, wie das weitergehen soll? Ja, er hat halt schon gesagt, dass wir es auf jeden Fall sagen müssen. Mhm. Aber wie genau, haben wir jetzt halt nicht wirklich drüber geredet, weil ich mir da halt auch einfach nicht wirklich schlüssig bin. Mhm. Also das finde ich allerdings auch, Alina. Wenn das jetzt irgendwie weiterlaufen soll. Gut, man kann, wo die Liebe hinfällt, wenn die sehr stark ist, kann man da von außen gar nicht viel reinreden. Aber natürlich musst du das deinem Vater und deinen Eltern sagen. Ja, aber ich weiß halt nicht wie, ob ich das mit ihm zusammen machen soll oder. Nee, das kannst du doch, wenn du bist doch eine Frau deiner selbst, du kannst doch mit deinen Eltern sprechen. Hast du mal so durchgerechnet, wie das ist, wenn ihr wirklich jetzt zusammen sein würdet wollen, wie alt er schon ist, sagen wir mal in 15 Jahren und wie jung du dann noch immer bist? Ja, das schon, aber also so, der macht halt viel für sich, geht trainieren und hat Hobbys und also das ist halt so, der wirkt halt echt jung geblieben und ich glaube nicht, dass es sich da jetzt so schnell ändern würde. Naja, äußerlich vielleicht nicht so, aber er altert halt und wenn ihr wirklich zusammen sein wollt, ihr wollt ja vielleicht irgendwann auch mal Kinder haben, dann ist das ein alter Mann, wenn das Kind in den Kindergarten kommt. Ja, schon. Ich will das gar nicht schlecht reden. Es gibt sicher Altersunterschiede in der Liebe, die völlig akzeptabel sind. Ich finde, dass man nur vorsichtig sein muss. Und vor allen Dingen du musst vorsichtig sein. Weil das ist ein erfahrener Kerl. Und was der da gerade macht, ich würde gerne mit ihm mal reden, was er mir erzählen würde. Du bist jetzt begeistert von ihm, findest ihn toll und cool vielleicht auch, aber ich rate da einfach zur Vorsicht. Und ich rate auch dazu, dass du deine Eltern einweist, denn das wird jetzt über kurz oder lang eh irgendwie rauskommen, vermute ich. Ja, das auf jeden Fall. Und du hast es frühzeitig gesagt. Das kannst du mit ihm ja auch besprechen, dass du mit deinen Eltern darüber reden willst und dann gucken wir mal weiter. Ja, das werde ich dann wohl machen. Sag mal, diese Heiratsidee, von wem kommt die denn? Von ihm. Mhm. Und hast du ihn gefragt, warum gleich diesen großen Schritt, so wie du gerade beantwortet hast, weil er Fakten schaffen will oder was? Ja, nee, also gefragt habe ich eigentlich nicht. Aber ich denke mir das halt, ne? Mhm. Vielleicht will der dich auch ködern damit. Es schmeichelt einem ja auch, wenn man sagt, Mensch, ich finde dich so toll und du bist so fantastisch. Am liebsten würde ich dich gleich heiraten. Ich würde sagen, wenn ich an deiner Stelle wäre, würden bei mir so die Alarmglocken erstmal schrillen. Was will der mich denn schon heiraten? Ich kenne den erst ein halbes Jahr. Und ich kenne den nur unter geheimen Umständen. Ich habe noch gar nicht viel Alltag mit dem verlebt. Wenn, dann will ich den erstmal richtig kennenlernen. Da können wir uns richtig Zeit verlassen. Gerne ein Jahr oder noch länger. Und dann kann man mal über nähere Dinge sprechen. Aber überhaupt nicht jetzt. Überhaupt nicht jetzt. Ja. Du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, auf jeden Fall. Dann fang doch mit der Mutter an. Unterhalte ich mit der erstmal drüber. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Die Arme fällt wahrscheinlich aus allen Wolken. Verständlicherweise. Ja. Wirklich? Mensch, Alina. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, sage ich. Ja. Und geh es langsam an. Das ist immer richtig und immer gut. Kann man nie was falsch machen. Ja? Okay, danke schön. Gut, dann alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss, ciao. 0800 220 50. Ein Hinweis in eigener Sache. Diese Sendung endet nach fast 22 Jahren am 16. Dezember in diesem Jahr, 2016. Nächstes Jahr, ab Januar, von Januar bis April, werde ich auf Talk-Tournee gehen. Das heißt in Nordrhein-Westfalen und würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch doch zu sehen und vielleicht auch kennenzulernen. Welche Termine angeboten werden, wo es stattfindet, wo man Karten bestellen kann und so weiter, unter www.1live.de. Ich bin sehr gespannt auf diese Tournee von Januar bis Ostern, nach Ostern, von Januar bis April. Das Wort April fiel mir nicht ein. So, jetzt geht's weiter mit Annika. Annika ist 30. Guten Morgen. Hallo. Liebe Annika, schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin ein Loser, sag ich mal. Warum? Ich bin jetzt 30 und ich habe keine Ausbildung, keine Arbeit und wohne mittlerweile im Auto. Im Auto? Ja. Seit wann schon? Seit März. Ich habe hier verstanden. Seit wann? Februar oder März. Februar. Für diesen Jahres. Ja. Was ist das für ein Auto? Ein Kleinwagen, Twingo. Da hast du nicht viel Platz drin. Nee. Und ich bin auch nicht alleine hier. Ich habe meinen Freund noch mit. Weil das ist auch sein Auto. Das ist nicht mal mein eigenes. Ihr beide wohnt fest im Auto? Ja, bedingt fest. Weil er hat halt die Möglichkeit, er geht arbeiten, dann könnten wir uns das Auto auch nicht leisten. Mhm. Und er hat halt die Möglichkeit, nach Hause zu seinen Eltern zu fahren. So. Aber wenn er arbeiten geht und du kriegst ja auch Unterstützung, dann könnte er... Nein, krieg ich nicht. Warum nicht? Dir steht doch was zu. Dir stehen doch Mittel vom Staat zu. Ja, gehe ich auch fest von aus, eigentlich. Aber das ist halt dieses Ding. Ich bin ja auch irgendwie in die Situation geraten und ich glaube halt, dass das an mir liegt irgendwie. Ich habe natürlich mehrfach versucht, Geld vom Amt zu kriegen oder eine Wohnung, irgendwas halt, ne, um über die Runden zu kommen. Ja, und jetzt habe ich halt das Problem, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus geerbt. Mhm. Ach so. Und dann das ist aber leider noch nicht bewohnbar und das hat auch offiziell null Wert. Mhm. Aber das ist halt jetzt Grund fürs Amt zu sagen, dass mir nicht zusteht, weil ich eben dieses Haus besitze. Kannst du denn dieses Haus nicht irgendwie loswerden, verkaufen? Anfangs habe ich mir die ganze Zeit gesagt, das möchte ich auf keinen Fall. Aber mittlerweile denke ich da natürlich öfters drüber nach, habe mich auch schon mal umgehört so, aber ich glaube nicht, dass ich das loswerde. Naja, irgendwie wirst du es los. Und wenn du es für ein Apfel und Ei verkaufst, und dann bist du insofern frei und kriegst deine Zuwendungen vom Staat. Wieso ist dieses Haus nicht bewohnbar im Moment? Ja, es ist von meiner Oma und es muss renoviert werden. Es hat halt nur noch die Mauern stehen. Und das steht komplett leer im Moment? Ja. Aber auch wenn es renoviert werden muss und vielleicht hier und da was gemacht werden sollte, könntest du nicht doch vorübergehend notdürftig dort wohnen? Nein, jetzt im Sommer wäre es gegangen so, aber jetzt im Winter geht's gar nicht. Das Dach ist zwar neu, aber um das Dach rum ist noch offen. Mhm. Okay, also wenn das keine Option ist, dass du da selbst wohnst, dann musst du versuchen, wirklich mit allen Mitteln dieses Haus zu verkaufen und wenn es unter Wert verkaufst. Ja, das kommt ja alles, noch irgendwie, es vermischt sich alles miteinander, weil das Haus ist mir schon wichtig, weil ich habe eine große Familie. Mhm. Und aber Moment, wenn dein Freund geht arbeiten, sagst du. Ja, ja. Da kommt ein gewisses Geld rein. Ein kleines. Okay, aber könntet ihr dann nicht zusammen ein bisschen Heimhandwerkerei euch da zumindest ein, zwei Zimmer herrichten in dem Haus? Ja, das wurde uns auch schon öfter gesagt, nur halt, wir sind beide nicht so die Handwerker. Ja gut, aber in der Not kriegt man das doch hin, Mensch. Du hast ja, dann, das sollte man meinen. In der Not müsste man es hinkriegen. Darum sage ich, es muss irgendwie an mir liegen, weil ich krieg alleine nichts auf die Kette. Aber da überhaupt kann... Überhaupt nichts. Und der Marc, also mein Freund, der ist im Prinzip genau wie ich. Und das ist doch Wahnsinn. Dann sitzt ihr beiden Armen in eurem Twingo und da steht ein Haus leer, wenn auch kein dolles Haus und vielleicht auch mit... Ich hätte es auch wirklich gerne. Es wäre ein Haus. Ja, natürlich. Lebst du den ganzen Tag, die ganze Nacht bist du in diesem Twingo? Ja. Ja? Ja. Ja. Und was machst du denn dann den ganzen Tag? Ja, ich habe ja die meiste Zeit vom Tag Gesellschaft. Und von wem? Ja, von meinem Freund halt. Aber der geht auch arbeiten? Ja, aber nicht 24 Stunden am Tag, ne? Ich gehe den von der Arbeit holen und dann bringe ich ihn irgendwann wieder hin. Und wie geht das so? Man muss doch essen, man muss sich waschen. Wie macht ihr das? Das ist auch alles kein Problem. An Raststätten und so gibt es mittlerweile auch Duschen und alles. Stimmt, ja. Und, ja, und Essen immer Fast Food oder was? Nee, nicht immer Fast Food. Eher Kleinigkeiten, weniger Fast Food. Ja, aber ihr könnt ja nichts kochen. Oder habt ihr so einen Campingkocher oder so? Doch, wir haben einen Campingkocher. Gut, das ging jetzt im Sommer und im warmen Herbst. Aber jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Wie geht das dann? Ja, wir werden sehen, ne? Überhaupt nee, jetzt? Jetzt ist es ja schon in den Nächten relativ kalt. Und ein Auto kühlt schnell aus. Wie macht ihr das? Ja, ich meine, im Moment geht es noch, ne? Ja. Jetzt gerade sind es 4 Grad hier, wo ich bin. Mhm. Aber der Marc hat ja zum Glück Arbeit. Und da können wir uns auch Sprit leisten. Und dann machen wir dann hin und wieder kurz das Auto an, lassen den Wohnraum. Den Motor an und heizt durch. Ja. Und habt wahrscheinlich ein paar dicke Decken da und sowas. Ja. Aber groß ausstrecken und sich bequem mal ausruhen und ausschlafen geht ja auch nicht in dem kleinen Auto. Mal ausstrecken wäre mal wunderbar. Geht wunderbar? Wäre mal wunderbar, mal gerade liegen. Geht, das nochmal. Geht? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht, ja. Geht nicht, um Gottes Willen. Sag mal, Annika, hast du einen Schulabschluss? Ja, ich habe einen Realschulabschluss. Einen Realschulabschluss sogar? Ja, nee. Dann bist du doch kein Loser. Ich finde übrigens nicht, dass man mich missversteht. Ich finde auch Menschen, die gar keinen Abschluss haben, das müssen keine Loser sein. Es gibt Menschen, die durch Konstellationen einfach in ein Leben geraten sind, wo sie es halt schwer haben. Und da darf man nicht urteilen. Aber wie kommt das, dass du da nicht weiter was unternommen hast? Ich habe aufgegeben, glaube ich. Warum? Du bist eine junge Frau. Du bist nett. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch nicht dumm. Ich sehe auch nicht scheiße aus oder so. Aber es muss halt irgendwie an mir liegen. Ich mit fremden Menschen komme ich nicht gut parat. Ich will nicht angefasst werden von irgendwem. Ich weiß nicht, was es ist. Beim kleinsten Rückschlag schmeiße ich das Handtuch und Hast du ich möchte niemandem zur Last fallen, darum will ich auch nicht irgendwie bei meinen Eltern oder bei den Eltern von meinem Freund oder. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Super. Super? Ja. Was machen die beruflich? Also die sind beide Rentner. Beide Rentner. Leben die ein normales Leben? Ja, klar, die leben ein normales Leben. Ja. Wissen die, was du machst? Ja. Die wissen das auch mit dem Auto? Ja, die wissen alles. Was sagen die denn dazu? Also richtig tiefgründig drüber geredet haben wir noch nicht wirklich, aber ich kann es mir denken, dass das denen auch irgendwo in der Seele wehtut, ihr eigenes Kind so zu sehen. Die bieten mir auch alles an Hilfe an, was sie können. Ich kann auch da bleiben, aber das möchte ich auch nicht. Aber die könnten dir doch zum Beispiel ein bisschen helfen bei der Renovierung des Hauses von der Oma. Nee, das sind die zu alt für. Die bräuchten eher Hilfe mit bei ihrem. Aber ein bisschen finanziell könnten sie helfen, oder auch nicht? Nee, auch nicht. Mhm. Ich meine, sie tun es ja. Die stecken dir schon mal. Die hängen ja auch an dem Haus. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich es dann letztendlich geerbt habe. Mhm. Weil meine Oma mir natürlich auch vertraut hat und mir gedacht hat, ich mache keinen Schabernack damit, ich verscherbe es nicht und so. Mhm. Wie groß ist das Haus? Wie viel Quadratmeter, weißt du das? 108, okay. Also eigentlich für eine Familie optimal. Ja, ja. Gut Platz gibt das. Annika, nachdem du den Realschluss Schluss gemacht hast, was ist dann geschehen? Was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich natürlich erstmal Ausbildung gesucht. Habe auch eine gefunden, hat aber nicht geklappt, die habe ich dann auch wieder rausgeschmissen. Und das war auch wieder so ein Rückschlag, dass ich also schon mit 16 das erste Mal das Handtuch geworfen habe. Mhm. Und mich dann auch eine Zeit lang nicht mehr gekümmert habe. Wie viele Anläufe für eine Ausbildung hast du gemacht? Also Bewerbungen geschrieben habe ich etliche. Ausbildungen angefangen habe ich 3. Mhm. Und die sind aber auch alle spätestens nach 2 Monaten wieder beendet gewesen. Und so geht das jetzt fast 10 Jahre, kann man sagen. Über 10 Jahre. 15 Jahre. Ich habe halt zwischendurch gearbeitet, aber das Blöde ist halt auch, ich habe nie in eine Sozialkasse eingezahlt. Also ich hatte nie mehr als 400 € Jobs oder so. Mhm. Ja, und dementsprechend steht mir dann an der einen oder anderen Stelle auch schon wieder nichts zu. Und das ist auch das, was ich immer gesagt habe. Wir können nichts tun und fertig. Also da hast du dich, oder die Dinge haben sich so ergeben, dass du dich da richtig jetzt ins Schlamassel geritten hast. Ja. Wie war das früher so in der Jugend, in der Kindheit? Du hast gerade gesagt, dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hattest. War das Verhältnis immer gut, früher auch? Ja, das war schon immer ganz gut. Meine Mama hat auch vor kurzem schon gesagt, dass sie ein bisschen das Gefühl hat, es würde an ihr liegen, dass ich bin, wie ich bin. Halt, weil sie mich irgendwie, weil ich eben das Nesthäkchen war, sehr immer in Schutz genommen hat und aufgepasst hat und aber es ist ja Schwachsinn. Ich bin aber es gab nichts Schlimmes, es gab keine Gewalt, kein Missbrauch, nichts dergleichen. Nee. Du sagst Nesthäkchen, es gibt also noch Geschwister. Ja, ich habe noch 3 ältere Geschwister. 3 ältere Geschwister? Und wie ist das Verhältnis zu denen? Ja, eigentlich ganz gut. Nur zu meinem Bruder, zu dem Jüngeren, mit dem habe ich mich zerstritten vor ein paar Jahren schon. Mhm. Und wir reden schon ganz schön miteinander. Aber der wohnt halt auch bei meinen Eltern. Und ich möchte nicht mit denen. Nee, um Gottes Willen. Sind die Geschwister neidisch auf dich, dass du dieses Haus geerbt hast? Nee, glaube ich nicht. So, Annika. Ich finde, das Haus ist deine große Chance. Das lässt mir gar keine Ruhe mit diesem Haus. Das schreit ja geradezu danach. Komm, mach was aus mir und mach gemeinsam mit mir was aus deinem Leben. Du bist 30 Jahre, es ist viel schiefgelaufen, da gebe ich dir recht. Aber du bist erst 30 Jahre. Und man kann immer wieder neu beginnen. Das sagen sich bisweilen sogar Menschen, die schon sehr, sehr viel älter sind als du. Buch die Zeit einfach ab mit der Überschrift, ich habe Scheiße gebaut, ich habe meinen Hintern nicht hochbekommen und es war irgendwie nicht meine Zeit. Aber pack jetzt alle Gelegenheiten beim Schopf. Ich finde, du musst so eine richtige Rundrum-Aktion muss jetzt in die Gänge kommen. Ich finde, du musst zu einem Psychotherapeuten, um rauszukriegen, warum du so lethargisch bist. Du musst ja einen Grund haben. So, dann finde ich, dass du mit allen Mitteln das überlegen sollst, wie du das mit dem Haus hinkriegst, dass du in das Haus kannst. Und es muss alles überlegt werden, ob du vielleicht noch das Abi nachmachst in einer Abendschule, um dich zu qualifizieren. Du sagst, du bist intelligent, klingst auch so. Oder ob ein Neuanlauf für eine neue Ausbildung nochmal gemacht wird. Ich weiß, das erschlägt dich jetzt gerade, was ich sage. Aber ich will dich einfach nur rütteln und schütteln und sagen, so wie du jetzt lebst, das ist scheiße und das ist keine Zukunft. Und du hast eine schöne und bessere Zukunft verdient. Jetzt lässt du dich komplett hängen. Ja, und jetzt fällt mir auch gerade auf, dass ich eigentlich am wichtigen Thema dran vorbeigeredet habe, weil das ist mir eigentlich alles klar. Aber was ist das wichtige Thema, was du nicht gesagt hast? Ja, es ist eben dieses Ding, dass es an mir liegt. Ja, genau. Genau. Und ich meine, um das Haus zu machen, um diesen ganzen anderen Mist zu machen, vom Auto aus, habe ich es ja versucht, Arbeit zu kriegen und so funktioniert es nicht mehr. Und ich traue mich mittlerweile gar nicht mehr, mich irgendwo zu bewerben. Mhm. Eben aus dem ganzen Grund, weil ich dann sagen muss, ja, ich bin irgendwie auf die schiefe Bahn geraten und so. Genau. Ja, so schief ist ja noch nicht, sei froh. Du gehst nicht klauen, hoffe ich zumindest. Nee, um Gottes Willen. Du machst keine kriminellen Sachen, also man muss ja auch mal das Gute noch sehen. Nein, das ist alles jetzt noch möglich, das Ruder rumzureißen. Aber das muss man halt, da muss man verschiedene Hebel jetzt bewegen. Ein Hebel ist die Psychologie. Deshalb möchte ich sehr, sehr gern, dass du erst mit meiner Psychologin, mit Magdalena nochmal redest. Die soll dir ein paar Tipps geben, wird dir ein paar Tipps geben in Sachen Therapie. Damit du erstmal einen Rückhalt hast, psychologisch. Und von dieser Stärke aus kannst du dein Leben auch neu organisieren. Ich bin guten Mutes, Annika. Wenn du das wirklich willst, sitzt du in ein paar Monaten in dem Haus und in einem Jahr sieht dein Leben komplett anders aus. Um träge zu sein, dafür ist das Leben zu schade, das Leben zu verdaddeln. Du verdaddelst dein Leben, Mensch. Jeder Tag in deinem scheiß Twingo ist weg, ist tot. Dieser Tag kommt nicht wieder. So, Annika, jetzt rufst du, legst du bitte auf und meine Psychologin ruft dich gleich nochmal an. Ja. Viel Glück, alles Gute und ich drücke die Daumen. Ja, dir auch. Kann ich vielleicht noch Autogramme kriegen? Ja, wenn wir das an den Twingo schicken können, dann... Nee, ich schicke die dann an meinen Freund. Okay, dann sagst du der meiner Psychologin gleich die Anschrift. Okay? Ach, super. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Keine Beschwerdebriefe bitte von der Firma Renault. Das war jetzt keine Diskreditierung dieses Autos, sondern es bezog sich auf die Situation von Annika. Ramona ist 58 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Ramona, schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ja, ich wollte dir von Heinrich und mir erzählen. Von Heinrich und dir? Mhm. Wer ist Heinrich? Heinrich ist mein verstorbener Mann. Ja. Wir haben uns 93 gefunden, haben 10 Jahre lang eine Wochenendehe geführt, die super toll war. Und im Juli 2003 hatte er einen Schlaganfall. Aber ganz schlimm. Ganz schlimm. Das war dann 10 Jahre nach Ja, wir hatten 10 schöne Jahre mit meinen beiden Töchtern. Alles gut, alles schön. Mhm. Und von jetzt auf gleich war alles anders. Absolut alles. Wie schwer war der Schlaganfall? Sehr schwer. Wie ging es ihm danach? Er wurde 2-mal operiert. Mhm. Er lag 4 Wochen im Koma. Und wurde dann wiedergeholt und wurde dann meiner Meinung nach auch von den Ärzten so ein bisschen vernachlässigt. Also es war alles so, ja, wie soll ich sagen, alles unheimlich schwierig. Es hat nichts funktioniert, die Reha hat nicht funktioniert. Und wir mussten blitzschnell in ein Haus ziehen, welches ich habe blitzschnell so machen lassen, dass es rollstuhlgerecht ist und dass das alles, das hat die ganze Sache hat ein halbes Jahr gedauert, dann sind wir hier in das neue Haus gezogen und er lag im Bett und konnte gar nichts. Überhaupt nichts. Und der Zustand hat sich nicht dann doch etwas verbessert? Nein, überhaupt nicht. Was heißt, er konnte gar nichts? Er konnte nicht gehen, er konnte nicht stehen, er konnte sich nicht bewegen? Bewegen, im Bett sitzen und er konnte sich ein Stückchen Brot in den Mund schieben, was ich ihm auf den Tisch gelegt habe. Mhm. Er konnte auch selber trinken. Wir haben auch sehr schön miteinander sprechen können. Das ging. Es war die linke Seite betroffen. Mhm. Wir hatten alles Mögliche, von Ergo bis was weiß ich alles. Und es hat sich nicht gebessert. Es war also 10 Jahre lang pflegevoll. Das heißt, er ist dann... ich habe ihn 10 Jahre lang gepflegt. Ja, das war dann bis 2013. Ja. Und wann ist... Er ist am 18. Januar 14 verstorben. Mhm. Und ich habe mir immer gesagt, der Schlaganfall kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Mhm. Wenn mein Heinrich mal stirbt, will ich das gezielt machen. Ich will da nicht dastehen und sagen, ich weiß jetzt nichts. Und wir hatten im Fernsehen gesehen, da war eine alte Dame, die hat aus ihrem Mann einen Diamanten machen lassen. Und da habe ich mir gesagt, das möchte ich auch. Und habe das mit Heinrich besprochen, hat er gesagt, ja. Also das heißt, nachdem er verstorben war, wurde er verbrannt. Mhm. Die Asche ging in die Schweiz, wurde dort in eine riesengroße Maschine gesteckt, die da mit Druck arbeitet. Mhm. Und dann wird aus der Asche ein Diamant gepresst. Das kann man wirklich machen? Das kann man machen. Es gibt Bestattungsinstitute, da kann man sich erkundigen. Da gibt das, also kann man machen. Ne? Und das habe ich gemacht, offiziell, also nicht irgendwie illegal oder so. Ne? Mhm. Nein, nein. Das kann man offiziell machen. Es dauert dann ungefähr ein halbes Jahr. Und da kriegt man dann diesen Diamanten zugeschickt. Wie groß ist dieser Diamant? Der ist 0,4 Karat. Also das sind ungefähr so 2 Millimeter im Durchmesser. Das ist klein. Ja, wie ein Schmuckstein halt. Das ist nicht groß. Ja. Das ist ja der Kohlenstoff, ne? Es wird ja aus der Asche der Kohlenstoff, daraus wird ja der Diamant, ne? 2 Millimeter mal 2 Millimeter? Ja, so, also im Durchmesser, ne? Mhm. Ist ja rund, ist geschliffen, hat einen Brillantschliff, hat einen leichten Blauschimmer. Ein Blauschimmer ist es durchsichtig? Ja. Ja, wie ein richtiger Diamant. Mhm. Ja, den bekommt man in kleinem Schächtelchen dann zugeschickt und dann kann man in den Ring einsetzen, den kann man in den Anhänger einsetzen. Ich habe ihn in der Schachtel gelassen. Ich habe Heinrich ein neues Zuhause gemacht in einer Schachtel mit seinem Bild drauf. Das habe ich bei mir in der Schrankwand stehen, habe seine Bilder noch daneben stehen und ich habe ihn immer bei mir. Ich kann mit ihm sprechen. Ich kann mit ihm lachen, ich kann ihn mit hinnehmen, wo ich will. Mhm. Aber lag das denn nicht nahe dann, dass du dir wirklich dann ein Schmuckstück hättest bauen? Nein, möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Also einen Ring oder eine Kette? Nein, möchte ich nicht, nein. Warum nicht? Nein, möchte ich nicht. Ich weiß nicht, da habe ich nicht so die Beziehung zu. Mhm. Ich trage keinen Schmuck. Mhm. Ich finde das so viel besser. Du hast vorhin schon mal den Begriff erwähnt. Kann man bei einem so künstlich hergestellten Diamant auch von Karat reden? Ja. Es gibt direkt ein Zertifikat. Ich habe das auch hier liegen. Und du hast 4 Karat gerade gesagt? Ja, 0,4. 0,4. 0,4 Karat. Was kostet denn dieser Diamant? Also im Grunde genommen kostet diese ganze Aktion nicht mehr wie eine normale Beerdigung. Das geht ab 5.000 Euro aufwärts. Und wie viel hast du bezahlt? Ja. 5.000? Ja, alles komplett. Mit allem, was dazugehört. Ich bin immer so skeptisch bei solchen Sachen. Bist du ganz sicher, dass das wirklich dein Mann ist oder die Reste deines Mannes? Ja, vollkommen. Weil du kriegst ein Zertifikat und da ist auch alles aufgeführt. Du wirst auch davon unterrichtet, auf welchem Stand das immer ist. Also das ist schon eine seriöse Sache. Also das ist schon okay. Bist du sicher? Weil Zertifikat kann jeder ausstellen. Nee, das ist schon klar. Nein, das geht ja auch über ein offizielles Bestattungsinstitut. Mhm, ne? Das ist schon legal und auch in Ordnung. Und ich bin damit total glücklich. Ich habe keine Folgekosten. wenn ich jetzt mal alt und klapprig werde und muss irgendwo in ein Pflegeheim, dann kann ich meinen Heinrich mitnehmen, dann habe ich ihn bei mir, ich muss erst keinen kalten Friedhof rennen. Mhm. Ich bin mit dieser Situation total glücklich. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, vor mir stehen. Er würde sich riesig freuen, wenn er das hören würde, dass ich mit dir telefoniere. Er liegt immer noch in diesem Kästchen, der ja, dir ja, ich habe dieses Kästchen in Seide gepackt und habe das in einer Schachtel stehen, wo ich sein Bild, wenn ich es aufklappe, habe ich sein Bild drauf. Und für mich ist das total toll. Und wechselst du dieses Kästchen schon mal in der Wohnung? Nein, überhaupt nicht, nein. Nee, ich meine, stellst du das Kästchen mal dahin? Nein. Das hat einen festen Platz in meiner Schrankwand. Da habe ich rechts und links noch zwei Bilder von ihm stehen. Im Wohnzimmer? Ja. Ja. Das ist ungewöhnlich. Das habe ich so noch nie, auch in dieser Sendung habe ich das noch nie gehört. Ich hatte mal darüber gelesen und meine mich dann zu erinnern, dass irgendwie dabei rauskam, das geht gar nicht. Aber wenn du es jetzt so schilderst, dann will ich das natürlich gerne glauben. Doch, das geht. Und also wie gesagt, bei renommierten Bestattungsinstituten kann man sich erkundigen und die machen das auch. Also bei uns hier hat das super funktioniert. Also was ich ja ganz grandios finde, ist, dass du damit so, ja, letztendlich, ich will das Wort glücklich nicht sagen, aber dass du damit so im Einklang bist. Ja, weil wir uns das so versprochen haben. Mit mir passiert das Gleiche. Mhm. Also wir haben das damals auch gemeinsam im Fernsehen gesehen und da war ich so begeistert und habe gesagt, Schatzi, das machen wir, ne? Da hat er gesagt, ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, das machen wir. Und das habe ich ihm versprochen. Und ich bin da damit echt glücklich. Wie war das? Haben die dir das geschickt aus der Schweiz? Ja, die schicken das an das Bestattungsinstitut. Das Bestattungsinstitut kommt dann zu mir. Wie war der erste Moment, wo du dann das Kästchen aufgemacht hast und du hast diesen kleinen Stein gesehen? Glücklich. Ja, das ist mein Heinrich. Ich habe noch was davon. Ich finde das toll. Erzählst du das Leuten, wenn ein Besuch kommt? Ja. Wie reagieren wir die? Wir hatten vor kurzem erst wieder Besuch, alte Freunde von Heinrich. Und da stellen wir den auch zum Essen auf den Tisch. Da sagen wir, guck, Heinrich ist auch mit da. Das mag für manche makaber sein. Nein. Ich finde das eigentlich interessant. Warum nicht? Wenn man so vor allen Dingen auch so die Trauer auffangen kann. Ja, deshalb, so hatte ich gestern die alte Dame, die da auch so traurig war. Da sage ich mir immer wieder, Leute, es ist okay. Ich meine, mancher kann das auch mit seinem Glauben vielleicht nicht vereinbaren. Das ist auch okay, das kann ich auch akzeptieren. Aber für mich ist das toll. Es gibt ja sogar Menschen, die Urnen auch zu Hause aufbewahren. Naja, das finde ich nicht so gut, aber... Aber selbst das muss man akzeptieren. Ist offiziell verboten. Ist offiziell verboten, ich weiß. Ja. Aber das ist erlaubt, was ja, du... Ja. Aber selbst, obwohl es offiziell verboten ist, finde ich das zu akzeptieren, wenn Menschen sagen, ich möchte das gerne sagen. Ja, das ist okay, aber... Manche streuen es ins Meer. Wenn ich die Beziehung dazu habe, ist das ja in Ordnung. Mhm. Aber wenn ich die Beziehung nicht habe... Ich weiß nicht, ob ich dir noch was erzählen soll. Ich habe mich da, wie soll ich sagen, er war ja 10 Jahre krank. Ne? Und 10 Jahre krank bleiben keine Freunde. Es waren alle weg. Weil ihr so miteinander beschäftigt wart oder du mit ihm beschäftigt warst. Nein, es hatte einfach keiner, wenn schon mal jemand da war, die sind dann zur Tür raus und haben gesagt, oh Gott, so will ich nicht leben. Das kann ich ja alles auch verstehen, es war ja keiner da. Und es waren 2 Freunde, über die ich mich sehr geärgert habe. Und da habe ich mir gesagt, die lasse ich jetzt auflaufen. Und habe denen nicht gesagt, dass Heinrich gestorben ist. Nachdem ich den Diamanten hatte, habe ich die angerufen und habe gesagt, kommt vorbei zum Kaffee, Heinrich freut sich. Und dann kamen die dann und habe ich mir auf den Tisch gestellt und habe gesagt, hier ist er. Die waren natürlich geschockt, ne? Die waren geschockt? Haben die es überhaupt geglaubt gleich? Ja, klar. Blieb ihnen ja nicht anders übrig. Lag ja keiner im Bett, war ja keiner da, ne? Nee, dass Heinrich der Diamant geworden ist, ja, das habe ich ihn. Der eine war da schon ein bisschen, ne? Und wurde dann noch Kaffee getrunken? Selbstverständlich. Sie mussten es akzeptieren in dem Moment, ne? Aber sie waren geschockt zuerst. Ja, das macht nichts. Die haben auch 10 Jahre lang ihn rechts und links liegen lassen. Ne? Also das war für mich schon, für mich war das eine innere Genugtuung. Ist es dir denn jetzt gelungen, Ramona, ein bisschen Kontakte wieder aufzubauen, nachdem Heinrich tot ist? Sagen wir es mal so, die Hälfte davon ist leider schon weggestorben. Ja. Also es sind noch so 2, mit denen ich Kontakt habe, aber das war es dann auch. So, dir danke ich auf jeden Fall, dass du uns etwas sehr Ungewöhnliches erzählt hast. Ich glaube, der eine oder andere wird jetzt nachdenklich werden und denken, vielleicht will ich das auch. Oder es ist eine Alternative. Ist es eine Alternative? Und wenn das so ist, wie du es gerade geschildert hast, dann finde ich das ein Weg, wie man dieses Thema regeln kann. Ja. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Eine Frage noch zum Schluss. Was ist geplant, wenn du mal nicht mehr bist? Was ist mit... Bekommen meine Töchter. Ah, okay. Also, und da ich zwei Töchter habe, kriegt jede einen. Ich hab, weil du ja auch ein Diamant werden willst. Ja, ja, genau. Ich verstehe. Das muss noch geklärt werden. Ja, ja, ja, ja. Das kann man dann weitergeben, ne? Und ja, ja, klar. Dann gibt's auch Enkelkinder, an die man das weitergeben kann und so weiter, ja. Ja. Alles Gute. Vielen Dank für den Anruf. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.42 Uhr und so ein bisschen waren wir jetzt mit diesem Thema hier gerade schon bei unserem Thema nächste Woche Mittwoch, denn nächste Woche Mittwoch ist ja wieder Thementag und das Thema nächste Woche heißt Geister, Engel und Dämonen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Kontakt zu Toten haben oder zu Engeln, die das Gefühl haben, vom Bösen besessen zu sein, die schon mal eine Geistererscheinung hatten und bei denen es spukt oder es schon mal gespukt hat. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung und ihr könnt euch gerne anmelden, wie immer, unter domian@wdr.de oder nächste Woche vor oder während der Sendung anrufen. Nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Geister, Engel und Dämonen. Heute ist das Thema ganz frei für euch und hier ist Simon, 41, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Simon. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Doppelleben. Was für ein Doppelleben führst du? Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und parallel dazu bin ich transsexuell. Ich fühle mich als Frau. Wer weiß das, dass du dich als Frau fühlst? Nur du. Nur ich jetzt? Ja. Deine Frau hat gar keine Ahnung? Nein. Wie alt sind die Kinder? Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ja, so von bis, so genau musst du es ja gar nicht sagen. Ja. Also kleine Kinder noch? Ja, so. Die Älteren sind, die Älteste ist Teenager und die anderen beiden noch nicht. Ja. Wie lange weißt du dazu auch nicht? Nein, ist völlig in Ordnung. Wie lange weißt du das schon? Seit wann weißt du das schon, dass du transsexuell bist? Sagen wir mal so, ich hab's gespürt. Natürlich seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ich lebe seit circa 1 Jahr. Wie hast du das damals vor 5 Jahren gemerkt, Simon? Weil mich Netzstrumpfschuhe angezogen habe. Heimlich von deiner Frau? Ja. Also du hast mal Netzstrumpf angezogen und hast du gemerkt, das britzelt in dir. Das gefällt dir. Ja, gefällt mir sogar sehr. Der Weg. Dann habe ich mir. Ja. Dann habe ich mir Frauensachen gekauft. Heimlich, ganz heimlich. Klar, alles heimlich. Und fand es einfach nur geil. Und wann und wo hast du diese Frauensachen angezogen? Erstmal nur zu Hause, wenn meine Frau weg war. Mhm. Waren auch ihre Sachen, die meisten. Und dann vor einem Jahr bin ich in ein Pornokino gegangen, wo sich die Transsexuellen treffen bei uns. Und was machst du in dem Pornokino? Ich habe Sex mit Männern. Im Pornokino bin ich die Johanna. Diana. Hm. Ja. Wie oft gehst du? Wie oft geht Diana ins Pornokino? Jana, entschuldige. Wie oft geht sie ins Pornokino? 1-2 Mal die Woche. Bist du dir sicher mit der Begrifflichkeit der Transsexualität? Möchtest du wirklich eine Frau sein? Also du hast das Gefühl, wenn du ganz in dich hineinhorchst, dass du im falschen Körper lebst? Ja, ich fühle mich als Frau. Hm. Wenn ich die Frauenkleider nicht anhabe, fühle ich mich, als wenn ich im falschen Körper lebe. Sag's bitte nochmal, ich habe es nicht verstanden. Wenn du die Frauenkleider nicht anhast, dann? Fühle ich mich, als wenn ich im falschen Körper lebe. Mhm. Nochmal zu den Frauenkleidern. Mittlerweile haben sich ja wahrscheinlich einige angehäuft, die du gekauft hast. Wo? Ja, das sind aber nicht so viele. Trotzdem, wo sind die? Wo bewahrst du sie auf? In unserer Autogarage. Und wo brezelst du dich dann auf, bevor du gehst? Auch in der Autogarage, da habe ich mir alles so eingerichtet. Die ist mein Reich. Mhm. Da geht meine Frau auch nicht rein. Ich habe jeden Tag Angst, entdeckt zu werden. Ich habe gerade so überlegt, wenn ich mich hier nicht hineinversetze, musst du doch unter einem unglaublichen Druck stehen. Ja, das stimmt. Angst aufzufliegen, Angst vor der Zukunft überhaupt, Angst... Total, ja. Total. Du sprichst so sehr verhalten, wie kommt das? Inwiefern verhalten? So leise und so zurückhaltend. Meine Frau schläft nebenan. Ach so. Die Kinder auch. Ach so. Schläfst, apropos schlafen, schläfst du, hast du Sexualität mit deiner Frau auch noch? Selten. Sehr selten. Das heißt, das macht dir eigentlich keinen Spaß mehr? Wenn ich ehrlich sein darf, es widert mich an. Wie geht ihr miteinander um? Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Frau? Wie zwischen guten Freunden. Will sie denn mehr Sexualität? Nein. Nein, sie hat sich damit abgefunden. Ja. Ich vermute auch, dass sie zumindest ahnt, dass ich ihr fremd gehe. Glaubst du, dass sie eine Ahnung hat, was sonst noch in dir, mit dir los ist? Nein. Jetzt hast du ja diesen großen Schritt gemacht und hast dich hier bei mir gemeldet. Ja. Das ist ja, wenn ich mich so in dich hineinversetze, ein gigantischer Schritt. Ja. Warum? Ich habe Vertrauen zu dir. Mhm. Weißt du, Simon? Das kann ja so nicht weitergehen, das weißt du auch. Das ist richtig, ja. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich meiner Frau sagen möchte. Ich finde, das ist ein sehr guter Entschluss. Ich kann so nicht mehr weiter. Nein, nein, nein. Du, ich will vor allen Dingen so auch nicht mehr weiter. Du musst jetzt ein ganz neues Leben beginnen, quasi. Ja. Ein radikal neues Leben. Und das wird ein Riesenproblem entstehen, aber auch eine Riesenbefreiung sein. Ja, denke ich auch. Wir spulen mal ein paar Jahre vor. Was ist dein Traum? Wie möchtest du leben? Als Frau. Als Frau, klar, das ist mir klar. Als Frau mit... In einer Beziehung mit einem Mann? Ja, ich habe auch jemanden kennengelernt. Ach so, es gibt sogar schon außer Sex schon eine Liebesbeziehung zu jemandem. Ja. Mit einem heterosexuellen Mann. Bisexuell? Nein, auch mit einem transsexuellen. Ach so. Aber wie geht das dann? Der Mensch ist auch transsexuell, ein Mann. Der fühlt sich dann aber als Mann. Nee, wie funktioniert das dann, dass ihr zueinander kommt? Bei ihm ist schon alles gelaufen, er ist schon eine Frau. Ach so. Aber dann macht dir der Sex dann noch Spaß mit ihm, weil er doch jetzt schon eine Frau ist? Ja, mir macht der Sex sehr großen Spaß mit ihr. Mit ihr? Ich habe mich gerade versprochen. Weil in diesem Moment ziemlich durch den Wind. Ah ja, aber ich hatte so verstanden, dass du als Frau auf Männer stehst. Nein. Ich stehe als Frau auf Frauen. Ich bin sozusagen lesbisch. Und trotzdem ekelt dich das an, mit deiner Frau zu schlafen? Ja, weil sie nicht transsexuell ist. Sie ist eine normale Frau. Ach so, deine Sehnsucht ist, eine transsexuelle Frau zu haben. Ja. Du würdest gar nicht gerne mit einer heterosexuellen Frau zusammen sein. Nein. Ist alles verworren, ich weiß. Bitte? Ist alles ziemlich verworren. Ja gut, aber das ist nun mal so. Das ist halt auch dann in eurer Welt ist das normal. Insofern ist es völlig okay. Ja, ja. Ich fragte gerade auch mit den paar Jahren in Bezug darauf, ob du in deinen Träumen vielleicht überlegst, auch operative Eingriffe vornehmen zu lassen. Ja. Das wäre dein Traum? Ja. So sehen da habe ich halt auch erste Schritte in die Wege geleitet. Das wollte ich gerade sagen. Du musst ja jetzt dann einige Dinge unternehmen. Du musst zu einem Therapeuten und Beratungen. Dann bin ich heute das erste Mal gewesen. Ah, ja gut, da machst du aber schon große Fortschritte, finde ich. Ja. Großartig. Ich finde es gut, was du machst. Danke. Ich gratuliere dir dazu, dass du diesen Weg jetzt gehst. Das ist der ehrliche Weg, das ist der Weg deines Lebens und deine Kinder werden das auch, für deine Frau wird es ein Schock sein, ja, aber so ist es dann und deine Kinder werden es irgendwann verstehen. Hoffe ich sehr. Ich bin davon überzeugt. Ehrlichkeit setzt sich immer durch. Das wäre super. Ich möchte dich wirklich sehr ermuntern, diesen Schritt jetzt weiterzugehen, Simon, alles einzuleiten und dein Leben zu leben. Ja. Und möchte dir gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Kann ja nicht schaden. Oh, das wäre gut, ja. Ja, genau. Da müssen wir dich aber nochmal anrufen, dann musst du das Telefon sehr leise stellen, weil du musst auflegen und sie meldet sich gleich nochmal. Mache ich auch lautlos und das sehe ich dann nicht. Okay, genau. So machen wir es. Ja. Toi, toi, toi. Alles Gute und sehr viel Glück, Simon. Ich wollte noch sagen, alles Gute für deinen nächsten Lebensabschnitt. Du hörst ja demnächst auf. Sehr freundlich von dir. Vielen, vielen Dank, Simon. Bitte schön. Ich werde dich vermissen. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Udo. Udo ist 73. Guten Morgen, Udo. Guten Morgen. Hallo Udo, um was geht's bei dir? Ja, ich habe eine Erfahrung gemacht oder mache die Erfahrung immer noch, die mich unheimlich bereichert hat. Erzähl sie mir. Ich lebe seit 5 Jahren in Ghana. Ach. Und lebe dort nicht in einem anderen Land, nicht auf einem anderen Kontinent. Sondern auf einem anderen Planeten in einer völlig anderen Zeit. Rufst du jetzt auch aus Ghana an? Nein, ich bin im Augenblick in Deutschland. Warum hast du das Gefühl, quasi auf einem anderen Planeten in Ghana zu leben? Ja, weil nichts vergleichbar ist, weil alles anders ist. Ist es besser? Ich lebe in einer archaischen Welt. Mhm. Und dann noch in einer völlig anderen Zeit, weil Menschen dort überhaupt kein Wissen haben, keine Bildung haben. Schule kostet Geld. Mhm. Geld haben sie nicht. Sie leben vom Tauschhandel. Mhm. Und in archaischen Vorstellungen, das passt sogar zum nächsten Thema, Geister und so etwas. Mhm. Was machst du denn genau in Ghana? Ich habe dort eine Plantage. Ach so. Und habe die Tochter des Häuptlings einer Riesenfamilie geheiratet. Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Du hast die Tochter einer? Eines Stammesfürsten dort geheiratet. Ach so. Also du bist quasi jetzt auch verwandt mit den Leuten dort. Ich habe die Tochter geheiratet. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und ich lebe dort und es ist jedes Mal ein Kulturschock, wenn ich dort unten runtergehe, weil ich immer eine Zeit lang noch in Deutschland bin, vor allem während des Harmattan. Das ist ein Sandsturm mit 45 Grad, der sich überall drauflegt. Mhm. und auch für medizinische Untersuchungen ich hier bin. Mhm. Und aber es ist jedes Mal ein Kulturschock, wenn ich da runtergehe. Lebst du lieber hier oder dort? Lieber dort unten. Wann hast du geheiratet? Vor 5 Jahren. Und wie, du bist jetzt 73, habe ich gesagt? Ich bin 73. Wie alt ist deine Braut? Oder meine Frau? Meine Frau ist 35. Ah ja, das geht ja noch. Ich hatte ja schon gedacht, dass es vielleicht von der Tradition her da noch jüngere Mädels sind, die verheiratet sind. Nein, das dauert. Ich habe also dort alles mitmachen müssen, bis zum Antritt, bis zum, man muss dort zwar keine Kamele abliefern, aber das ist alles geregelt. Ja. Wollte deine Frau dich heiraten? Selbstverständlich. Ja. Als ich den Antrittsbesuch gemacht habe, so wie das hier im Mittelalter auch der Fall war, mhm. dann war die Tochter nicht dabei. Mhm. Und ich wurde erstmal interviewt, ob ich sie ernähren kann und. Ja. Aber als Plantagenbesitzer hast du da kein Problem mit, gehe ich mal von aus? Nein. Was musstest du, du hast es gerade angedeutet, was musstest du denn dem Brautvater zahlen oder geben? Ich musste dem als erstes Mal einen Hahn mitbringen. Ein Hahn, na gut, das kommst du nur billig davon. Ja, und dann natürlich auch die Hochzeit austragen. Die Hochzeit austragen. Wie viele Menschen waren auf der Hochzeit? Wie viele waren da? So 40 Leute. Ja. Nun bist du Plantagenbesitzer. Da zuckt man immer so ein bisschen zusammen. Weiße sind Plantagenbesitzer in Afrika. Da denkt man gleich, die beuten die Leute aus. Ich mache dort meine private Entwicklungshilfe. Ah. Ich habe zum Beispiel einem, dem ich zugetraut habe, ein Auto gekauft und der ist jetzt Taxiunternehmer. Was ist, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wenn du mir das noch kurz sagen könntest, was ist das besonders schön oder beeindruckende für dich am Leben in Ghana? Es sind wahnsinnig liebenswerte Menschen, mhm. Die einen auch manchmal zur Verzweiflung bringen, sind und bleiben kleine Kinder. Sie haben weder Bildung noch schulische Ausbildung. Mhm. Wir leben in einer archaischen Welt mit teilweise verrückten Vorstellungen, mit teilweise sehr schönen mhm. Dingen, aber auch mit entsetzlichen Dingen. Ja. Nur als ein Beispiel, wenn jemand länger leben will, dann kauft er sich ein Herz, damit er länger leben kann. Woher das? Leider muss ich jetzt Schluss machen. Danke für den Anruf. Wir hätten noch lange reden können. Alles Gute wünsche ich dir. Ihnen auch. Dankeschön. In der Technik, Tim Dohnke. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.